Und ich lauf, lauf diesen Weg entlang, auch wenn sie alle schreien. Mich hält hier nichts mehr, Mann, ich war in deiner Klasse, die Augen aus Gold. Ich war in dich verliebt, nur du wusstest es nie, war nur ein Freund und Helfer, doch nie mehr für sie. Es ist so schade, wenn ich denke, was hab ich verpasst? Zu schüchtern, um zu sprechen, hab mich dafür gehasst. Ich war mein eigener Feind, du die Prinzessin. Ich hab dich angebetet, du meine Prinzessin. Als es nun feststand, du gehst nun fort, habe ich nun geweint, die Träne im Licht scheint. Why don't you see it? Mädchen meiner Träume und lila blüht der Flieder wie in ihren Augen wieder. Ich weiß, es tut weh, Trennung für immer. Dein klingelndes Lachen ist verschwunden für immer ohne dich, versunken in den Sternen. Bilder gemalt von dir schweben in den Fernen. Peter Pan beschütze dich auf deinem Zukunftsweg. Ich will nicht der sein, der dir im Boden steht. Why don't you see? Why can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind? Noch eine Nachricht, bevor ich gehe. PS, ich liebe dich. Yeah, ah, fühlst du's auch? Ein Gefühl ganz tief in dir drin.